Ebenso gefährlich aber ist die letzte Abart des falschen Kampfes, nämlich die lückenhafte Beschreibung, die sich dennoch den Schein der Vollständigkeit gibt. Der Abwehrkampf muss unbedingt falsch geführt werden, wenn er seine Belehrung aus Beschreibungen schöpft, die Wesentliches verschweigen. So gibt es Jesuitengegner, die ein sehr eingehendes geschichtliches Bild des Kampfes gegen die Ketzer und überdies den Probabilismus als Jesuitenmoral schildern und dabei sowohl die Dressur und ihre Wirkungen als auch die unerhörte wirtschaftliche Großmacht des Ordens nahezu verschweigen. Solche Kampfschriften sind dem Orden sehr willkommen und für die Kämpfer sehr gefährlich. Wer den Bettelorden nicht als Finanzmacht, als Großindustriellen, als Großimmobiliengesellschaft schildert, wer Jesuitendressur nicht klar beschreibt, der leistet ebenso Gefährliches wie ein Judengegner, der die Finanzmacht des Juden unerwähnt lässt und seine abergläubische Seele nicht klar schildert. Betrachten wir nun noch den zweiten genannten Fehler, jenes gänzlich wirkungslose, den Mut des Ordens nur stärkende Abschneiden der Zweige der Giftpflanze und unantastbar Belassen der Wurzel. Zu solchem Kampfe waren natürlich vor allem jene edlen Katholiken, Priester wie Laien, der vergangenen Jahrhunderte verurteilt, die im ernsten, zähen Ringen gegen den Orden ihre Kirche, ihren Glauben vor dem Erstarrungstode in den Händen der Leichname Loyolas retten wollten. Da sie vom Katholizismus selbst nicht lassen konnten, so war ihr Kampf von Anbeginn an zu einer völligen Niederlage verurteilt, denn sie beschnitten nur die Zweige der Giftpflanze. Schon lange vor der Ordensbegründung lebte der Jesuitismus geistig in der römischen Kirche, weil der jüdische Geist in den Glaubens- und Morallehren vom ersten Tage ansaß. Der einzige Unterschied zu den späteren Jahrhunderten war nur der, dass Loyola mit Hilfe der Juden Laynez, Polanco und Borgia den Jesuitismus straff organisierte und ihm eine wirtschaftliche Macht und so große Vorrechte verschaffte, dass sein Einfluss in die ganze katholische Welt vordrang. Vorher hatte sich eingeborenes Gotterleben der Völker in die römische Kirche immer wieder einschmuggeln können. Der Jesuitismus aber, der erst der folgerichtig durchgeführte römische Katholizismus ist, machte mit diesem Unfug ein Ende. Ein Katholik, der nicht die Kraft hat, sich zur Erkenntnis dieser ernsten Tatsache durchzuringen, belässt die Wurzel des Jesuitismus unangetastet und ist zur völligen Niederlage in seinem Kampfe verurteilt. Wie kann man zum Beispiel gegen den Probabilismus kämpfen, wenn man die Ohrenbeichte anerkennt? Was soll denn der einzelne Priester, für dessen gottgeeignete Klarheit nicht die geringste Gewähr gegeben ist, anders aufstellen können als wahrscheinliche, probable Wertungen im Einzelfall? Ja, wie sollte die Kirche solche Wahrscheinlichkeitsregister jedem einzelnen Priester überlassen können und so das Beichtkind ebenso vielerlei Wertungen über ein und dieselbe Sünde erfahren lassen, als es mit den Beichtstühlen wechselt? Der Probabilismus ist die notwendige Folge der Ohrenbeichte und der Registeraufstellung der Sünden und ihrer Strafen überhaupt. Es ist die notwendige Folge der Irrlehre, die aus der Kirche und dem Beichtstuhl eine Straf- und Dispensanstalt macht. Er ist die notwendige Folge des Irrwahns, den göttlichen Willen zum Guten zu einem Zwang zu machen und mit Strafe zu drohen, so etwa wie das Gericht eines Staates die Schädigung der Einzelnen im Staat durch die Vergehen wider das Sittengesetz bestraft. In meinem Werk »Triumph des Unsterblichkeitswillens« habe ich die selbstverständlichen Forderungen des Sittengesetzes für das Gemeinschaftsleben, die der Staat unter Strafandrohung stellt, klar von der Moral der göttlichen Wünsche getrennt und die Wurzel des ganzen Unheils dieser jüdischen Lehren freigelegt. Wer sie nicht antasten will, der kämpft vergeblich gegen ihre letzte Auswirkung, den Probabilismus. Aber auch der grauenvolle Inhalt der probabilistischen Lehren ist zwangsläufige, unvermeidliche Folge der jüdischen Grundlehren. Es können sich eben nur die minderwertigsten, gottfernsten Menschen damit befassen, solche Sünden- und Strafregister aufzustellen. Wer ferner die Anschauung, dass der Beichtvater Stellvertreter Gottes ist und andere Menschen in dessen Namen von Schuld freispricht oder verdammt hegt, wer das Dogma glaubt, dass der Papst als Stellvertreter Christi auf Erden, wie immer auch sein Charakter beschaffen sein mag, im Amte unfehlbar ist, der mag ruhig den Jesuitenorden anerkennen. Der Christus quasi Präsens geht nur einen kleinen Schritt weiter als der Kämpfende. Ein solcher Kampf schneidet der Giftpflanze nur Zweiglein ab und ist ihrer Lebenskraft sogar zuträglich, weil sie im Kampfe geübt bleibt. Ein noch wirkungsloseres Stutzen der Zweige ist der ganze Scheinkampf, der in den Johanneslogen der Freimaurerei gegen den Jesuitenorden geführt wird. Bei der großen Ähnlichkeit der unsittlichen Wege und Ziele fehlt zu einem solchen Kampf jede sittliche Berechtigung. Er ist nichts anderes als ein Geplänkel habgieriger Sekten und ist umso überflüssiger, als in den Hochgraden der Freimaurerei die Jesuiten unerkannt im Amte sind und von dort aus den Abwehrkampf der Ketzer gegen den Jesuitenorden lahmlegen. Die Hochgradbrüder sprechen auch sehr mit Recht in staunender Bewunderung von dem Jesuitenorden. Bruder Ohr nennt in einem kurz vor dem Weltkrieg erschienenen Schriftchen die Jesuitendressur eine großartige Erziehung und feiert die Exerzitien Loyolas als vollkommene Einrichtung, und staunend steht er vor der Leistungskraft des Ordens. Das ist die einzig logische Einstellung, die Aarons Schurzträger haben müssten, statt diesen Orden zu bekämpfen. Die Moral der Freimaurerei ist keine bessere als die des Jesuiten. Die Mittel sind ebenso unsittlich, aber der einzelne Freimaurer, der gar nicht daran denkt, seine Triebhörigkeit dem Orden zu opfern, sondern sich durch sie, durch seine persönliche Eitelkeit und endlich durch eine ganz schäbige Todesverängstigung am Gängelbande seines Ordens führen lässt, muss staunend die Leichname Loyolas bewundern, die so viel für ihren Orden opfern. Auch der Kampf aller Protestanten ist nichts anderes als ein Abschneiden der Zweige dieser Giftpflanze. Woher nimmt der Protestant sich das sittliche Recht, über das Verbrechen der Jesuiten zu sprechen, ein 14-jähriges Kind durch ein Gelübde an den Orden zu binden, wenn er sich nicht gegen die Säuglingstaufe wendet? Der wehrlose und völlig urteilslose Säugling wird in die christliche Glaubensgemeinschaft eingegliedert, aus der er auszuscheiden vom Staate aus erst mit 21 Jahren berechtigt wird. Wer diesem noch nicht einmal in der Bibel angeordneten, nur den Machtzielen der Kirche dienenden Missbrauch mit einem Unmündigen gelten lässt, wer seinem 14-jährigen Kind unter Missbrauch dessen Unmündigkeit, ohne ihm irgendeine Wahl zu lassen, ein feierliches Bekenntnis zur Glaubensgemeinschaft für das ganze Leben abverlangt, statt seinem Kinde nur Namen und Aufzucht in seinem eigenen Glauben zu geben, im Übrigen aber erst den Erwachsenen ganz unbedrängt selbst entscheiden zu lassen, welcher Glaubensgemeinschaft er sich anschließen will, der stecke sein Schwert in die Scheide. Hält er solches Tun für richtig, so soll er sich den Jesuitenorden zum Vorbild nehmen und das unmündige Kind noch fester durch eidliche Gelübde binden.